Dann geht es gleich weiter mit dem vierten Kapitel, der geheimnisvolle Tempel. Mit zögerlichen Schritten betreten Kokosnuss, Orakelchen, Mathilda und Oskar das Innere des Tempels. Durch einen dunklen Gang gelangen sie in eine riesige Halle. Staunend bleiben die vier stehen. Die Halle ist so hoch, dass das Licht der Fackel nicht bis zur Decke reicht. Plötzlich zuckt Mathilda zusammen. »Ein Schatten«, flüstert das Stachelschwein. »Ein Schatten?«, fragt Kokosnuss. »Was für ein Schatten?« »Er huschte«, flüsterte Mathilda. »Der Schatten huschte?«, fragt Oskar. »Wohin denn?« Mathilda zeigt nach oben. Orakelchen schluckt. »Ich glaube, ich gehe wieder nach draußen. Das ist mir zu gruselig.« »Wie sah der Schatten denn aus?«, fragt Kokosnuss. »Klein«, antwortet Mathilda, »mit einer Zipfelmütze.« »Zipfelmütze«, wiederholt Oskar, »kann ich mir gar nicht vorstellen, dass so ein Donnergott eine Zipfelmütze trägt.« In diesem Augenblick ertönt ein fürchterliches Donnergrollen. Erschrocken springen die vier hinter eine Säule. »Woher kam das?«, flüstert Mathilda. »Von ganz da oben«, sagt Kokosnuss leise und zeigt hinauf zum anderen Ende der Halle. »Was ist denn dort?«, fragt Mathilda, »man sieht ja nichts.« Da wirft Oskar seine brennende Fackel in hohem Bogen durch die Halle. Im selben Augenblick donnert es wieder. Ängstlich drücken sich die Freunde an die Säule. Als der Donner verklungen ist, lugt Kokosnuss hervor. Oskars Fackel ist auf einer Treppe gelandet, die zu einem Thron hinaufführt. Im schwachen Schein der Fackel sieht der kleine Drache eine Gestalt auf dem Thron sitzen. »Da sitzt einer«, flüstert Kokosnuss. »Was macht der?«, fragt Mathilda. »Nichts«, flüstert Kokosnuss. Plötzlich leuchten die Augen der Gestalt feurig auf. »Kommt«, haucht Orakelchen zitternd, »wir kehren besser um.« »Warte«, flüstert Kokosnuss, »vielleicht will der Donnergott ja uns ja nur begrüßen.« Oskar brummt. »Dann könnte er doch auch einfach Hallo Leute sagen oder Guten Tag.« »Den frag ich jetzt«, sagt Kokosnuss entschlossen, tritt vor und ruft, »Guten Tag, Herr Donnergott, ich bin der Drache Kokosnuss«, und ein ohrenbetäubender Donnerschlag ertönt und eine tiefe, furchteinflößende Stimme dröhnt von oben herab, »verschwindet«. Kokosnuss erschrickt, springt hinter die Säule, kommt aber sogleich wieder hervor und ruft, »Ich kann Feuer speien!« Er speit einen kräftigen Feuerstrahl in die dunkle Halle hinein. Doch kaum hat sich das Drachenfeuer in Luft aufgelöst, da schießt ein noch viel größerer Feuerstrahl aus dem Schlund der Gestalt auf den Thron. Der Donnergott kann auch Feuer speien. Kokosnuss ist beeindruckt. Orakelchen ist vor Schreck in Oskars Arme gesprungen. Mathilda hat sich am Boden zusammengerollt und kneift die Augen zusammen. Am liebsten wäre sie auch in Oskars Arme gesprungen, aber das geht ja nicht wegen der Stacheln. »Guter Feuerstrahl«, ruft Kokosnuss. »Aber was machst du, wenn am Freitag die Welt untergeht?« Für einen Moment herrscht in der finsteren, steinernen Halle eine gespenstische Stille. Dann meldet sich die Stimme. »Die Welt geht unter?« »Am Freitag«, sagt Kokosnuss. »Wie kommst du denn darauf?«, fragt die Stimme. »Das steht auf einem alten Papyrus.« »Alter Papyrus?« »Orakelchen sagt, es könnte stimmen, was da draufsteht.« »Orakelchen? Wer soll das sein?«, brummt die Stimme. Orakelchen liegt immer noch in Oskars Armen und zittert am ganzen Leib. Kokosnuss flüstert, »Orakelchen, komm doch einmal hinter der Säule hervor, damit der Donnergott dich kennenlernen kann.« »Ich will den aber nicht kennenlernen«, sagt Orakelchen. »Nun komm schon, nein.« Darauf wirft Oskar Orakelchen mit Schwung in die Luft. Orakelchen flattert, purzelt vor Kokosnuss Füße und schimpft, »Sowas, wirft er mich einfach hoch!« Flatternd versteckt er sich hinter Kokosnuss. »Du bist also Orakelchen?«, fragt die Stimme. Vorsichtig guckt Orakelchen hervor und antwortet, »Ja, der bin ich.« »Und du behauptest«, donnert die Stimme, »dass am Freitag die Welt untergeht?« Orakelchen tritt zögernd neben Kokosnuss und sagt, »Ja, besser gesagt, ich weiß es nicht genau, ich würde es gerne nachprüfen, wenn es geht. In diesem Tempel soll es einen alten Maya-Kalender geben.« »Ihr wollt den Kalender sehen?« »Das wäre prima«, ruft Kokosnuss. Hinter dem Thron hören die Freunde kurze, schnelle Schritte. Langsam kommen Mathilda und Oskar hervor. »Herr Donnergott«, ruft Kokosnuss zum Thron hinauf, Der Donnergott sagt keinen Ton, nur seine Augen flackern in der Finsternis. Da öffnet sich neben dem Thron eine Tür. Im Lichtkegel erscheint eine kleine Gestalt mit einer Zipfelmütze auf dem Kopf. »Hab ich doch richtig gesehen«, flüstert Mathilda. »Das ist ein Bergzwerg«, raunt Orakelchen überrascht. Das war das Ende des vierten Kapitels.